Häuser Block. Mitten in der City sitzt der Ball. Er hat einen roten Rock und das Mädchen unten im Park schaut zu ihm auf und sagt: Du bist mein Ball. Du bist mein Ball. Am Abend glüht der Rock, Kirchentürme stürzen nieder in ungeheurer Zahl. Formt sie zu einem Block, die schwarzen Trümmer macht sie zu Kapital. Der Glutqualm raus. Der kühle Abend hat den Zorn betäubt. Mensch hat gekauft, sich vom Bad verneigt. Überm Konsumentenschwanz an der Kasse läuft die Musik. Und wie Weihrauch ziehen sie zu ihm auf, die Wolken der Fabrik. Der Komödiant ist nicht mehr bei Verstand, wenn der Ball ihn zieht. Und selbst der städtische Eremit schaut, ob es im Westen Kaufhäuser gibt. Am Tage streckt er seine Fleischerfaust durch eine Straße, der Glutqualm raus. Der kühle Abend hat den Zorn betäubt, Mensch hat gekauft, sich vom Bad verneigt. Durch eine Straße, der Glutqualm raus. Der kühle Abend hat den Zorn betäubt, Mensch hat gekauft, sich vom Bad verneigt. Ja, der Ball, das ist die Landschaft im Frontal. Am Tage streckt er seine Fleischerfaust durch eine Straße, der Glutqualm raus.